Erster am Himmel erschien ein großes Zeichen. Es war eine Frau. Sie trug die Sonne und der Mond war unter ihren Füßen. Auf ihrem Kopf war ein Kranz mit 12 Sternen. Zweiter, die Frau war schwanger und hatte Schmerzen bei der Geburt. Dann erschien ein anderes Zeichen am Himmel. Dritter, es war ein großer, feuriger Drache. Er hatte 7 Köpfe und 10 Hörner. Auf seinen Köpfen waren 7 Kronen. Viertes, sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde. Der Drache stand vor der Frau. Er wollte ihr Kind fressen, wenn es geboren war. Fünfter, die Frau gebar einen Jungen. Dieser Junge wird alle Völker führen. Ihr Kind wurde zu Gott und seinem Thron gebracht. Sechster, die Frau floh in die Wüste. Gott hatte dort einen Ort für sie vorbereitet. Dort wird sie 1260 Tage lang versorgt. Siebter, dann gab es Krieg im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Achter, der Drache und seine Engel kämpften. Sie konnten nicht gewinnen. Es gab keinen Platz mehr für sie im Himmel. Neunter, der große Drache wurde auf die Erde geworfen. Er ist die alte Schlange, der Teufel und Satan. Er verführt die ganze Welt. Seine Engel wurden auch mit ihm auf die Erde geworfen. Zehnter, ich hörte eine laute Stimme im Himmel. Sie sagte, jetzt sind Rettung und Macht unseres Gottes da. Auch die Macht seines Christus ist da. Der Ankläger unserer Brüder wurde geworfen. Er klagte sie Tag und Nacht vor Gott an. Elfter, sie haben ihn besiegt. Das Blut des Lammes und ihr Zeugnis halfen ihnen. Sie liebten ihr Leben nicht mehr als den Tod. Zwölfter, darum freut euch, ihr Himmel und alle, die dort wohnen. Aber wehe der Erde und dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch gekommen. Er ist sehr wütend und weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. 13. Der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen wurde. Dann verfolgte er die Frau, die den Jungen geboren hatte. 14. Der Frau wurden 2 Flügel eines großen Adlers gegeben. Damit konnte sie in die Wüste fliegen. Dort wird sie für eine lange Zeit versorgt. Sie ist dann sicher vor der Schlange. 15. Die Schlange spie Wasser aus ihrem Mund. Es war wie ein Fluss. Sie wollte die Frau damit wegreißen. 16. Aber die Erde half der Frau. Die Erde öffnete sich und verschluckte den Fluss, den der Drache ausgespien hatte. 17. Der Drache war wütend auf die Frau. Er ging, um Krieg zu führen. Er kämpfte gegen die anderen Kinder der Frau. Diese Kinder halten Gottes Gebote und haben das Zeugnis von Jesus. 18. Hier endet das Kapitel.